Weißer arischer Widerstand, weißer arischer Widerstand für Rasse, Volk und Land. Alles, was wir lieben, hassen sie. Auf unser Deutschland lassen wir ihnen stehen. Und schickt ihr nicht die Ausländer nach Haus, dann machen wir euch mit ihnen aus. Weißer